Es war ein Dorf. Darin saßen lauter reiche Bauern und nur ein Armer. Den nannten sie das Börle. Er hatte nicht einmal eine Kuh und noch weniger Geld, eine zu kaufen. Und er und seine Frau hätten so gerne eine gehabt. Einmal sprach er zu ihr: »Hör, ich habe einen guten Gedanken. Da ist unser Gevatter Schreiner. Der soll uns ein Kalb aus Holz machen und braun anstreichen, dass es wie ein anderes aussieht. Mit der Zeit wird's wohl groß und gibt eine Kuh.« Der Frau gefiel das auch, und der Gevatter Schreiner zimmerte und hobelte das Kalb zurecht, strich es an, wie sich's gehörte, und machte es so, dass es den Kopf herabsenkte, als fräße es. Wie die Kühe des anderen Morgens ausgetrieben wurden, rief das Birle den Hirt herein und sprach: »Seht, da habe ich ein Kälbchen, aber es ist noch klein und muss noch getragen werden.« Der Hirt sagte: »Ah, schon gut«, nahm es in seinen Arm, trug es hinaus auf die Weide und stellte es ins Gras. Das Kälbchen blieb da immer stehen, wie eins das frisst, und der Hirt sprach: »Das wird bald selber laufen, guck einer, was es schon frisst.« Abends, als er die Herde wieder heimtreiben wollte, sprach er zu dem Kalb: »Kannst du dastehen und dich satt fressen, so kannst du auch auf deinen vier Beinen gehen. Ich mag dich nicht wieder auf dem Arm heimschleppen.« Das Börle stand aber vor der Haustüre und wartete auf sein Kälbchen. Als nun der Kuhhirt durchs Dorf trieb und das Kälbchen fehlte, fragte er danach. Der Hirt antwortete: »Das steht noch immer draußen und frisst, es wollte nicht aufhören und nicht mitgehen.« Börle aber sprach: »Ei was, ich muss mein Vieh wieder haben.« Da gingen sie zusammen nach der Wiese zurück, aber einer hatte das Kalb gestohlen und es war fort. Sprach der Hirt: »Es wird sich schon wohl verlaufen haben.« Das Börle aber sagte: »Mir nicht so«, und führte den Hirten vor dem Schultheiß, der verdammte ihn für seine Nachlässigkeit, dass er dem Börle für das entkommene Kalb musste eine Kuh geben. Nun hatte das Börle und seine Frau die lang gewünschte Kuh. Sie freuten sich von Herzen, hatten aber kein Futter und konnten ihr nichts zu fressen geben, also musste sie bald geschlachtet werden. Das Fleisch salzte sie ein. Und das Börle ging in die Stadt und wollte das Fell dort verkaufen, um für den Erlös ein neues Kälbchen zu bestellen. Unterwegs kam er an eine Mühle. Da saß ein Rabe mit gebrochenen Flügeln. Den nahm er aus Erbarmen auf und wickelte ihn in das Fell. Weil aber das Wetter so schlecht ward und Wind und Regen stürmte, konnte er nicht weitergehen, kehrte in die Mühle ein und bat um Herberge. Die Müllerin war allein zu Haus und sprach zu dem Börle: »Da leg dich auf die Streu«, und gab ihm ein Käsebrot. Das Börle aß und legte sich nieder, sein Fell neben sich, und die Frau dachte: »Der ist müde und schläft.« In dem kam der Pfaff. Die Frau Müllerin empfing ihn wohl und sprach: »Mein Mann ist aus, da wollen wir uns traktieren.« Börle horchte auf, und wie es von Traktieren hörte, ärgerte es sich, dass es mit Käsebrot hatte vorlieb nehmen müssen. Da trug die Frau herbei und trug vielerlei auf: Braten, Salat, Kuchen und Wein. Wie sie sich nun setzten und essen wollten, klopfte es draußen. Sprach die Frau: »Ach Gott, das ist mein Mann!« Geschwind versteckte sie den Braten in den Ofenkachel, den Wein und das Kopfkissen, den Salat aufs Bett, den Kuchen unters Bett und den Pfaff in den Schrank auf den Hausehrn. Danach machte sie dem Mann auf und sprach: »Gottlob, dass du wieder hier bist. Das ist ein Wetter, als wenn die Welt untergehen sollte.« Der Müller saß Börle auf dem Streu liegen und fragte: »Was will der Kerl da?« »Ach«, sagte die Frau, »der arme Schelm kam in den Sturm und Regen und bat um ein Obdach. Da habe ich ihm ein Käsebrot gegeben und ihm die Streu angewiesen.« Sprach der Mann: »Ich habe nichts dagegen, aber schaff mir bald etwas zu essen.« Die Frau sagte: »Ich habe aber nichts als Käsebrot.« »Ich bin mit allem zufrieden«, antwortete der Mann, »meinetwegen mit Käsebrot.« Sah das Börle an und rief: »Komm und iss noch einmal mit.« Börle ließ sich das nicht zweimal sagen, stand auf und aß mit. Danach sah der Müller das Fell auf der Erde liegen, in dem der Rabe steckte, und fragte, »Was hast du da?« Antwortete das Börle, »Da habe ich einen Wahrsager drin.« »Kann der mir auch wahrsagen?« sprach der Müller. »Noch, warum nicht?« antwortete das Börle. »Er sagt aber nur vier Dinge, und das fünfte behält er bei sich.« Der Müller war neugierig und sprach, »Lass ihn einmal wahrsagen.« Da drückte Börle dem Raben auf den Kopf, dass er quakte und krr, krr machte. Sprach der Müller, »Was hat er gesagt?« Börle antwortete, »Erstens hat er gesagt, es steckte Wein unterm Kopfkissen.« »Das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Wein. »Nun weiter«, sprach der Müller. Das Börle ließ den Rahmen wieder quaksen und sprach, »Zweitens hat er gesagt, wäre Braten in der Ofenkachel.« »Das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Braten. Börle ließ den Raben noch mehr weissagen und sprach, »Drittens hat er gesagt, wäre Salat auf dem Bett.« »Ah, das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Salat. Endlich drückte das Börle den Raben noch einmal, dass er knurrte und sprach, »Viertens hat er gesagt, wäre Kuchen unterm Bett.« »Das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Kuchen. Nun setzten sich die zwei zusammen an den Tisch. Die Müllerin aber kriegte Todesängste, legte sich ins Bett und nahm alle Schlüssel zu sich. Der Müller hatte auch gern das fünfte gewusst, aber Börle sprach, »Erst wollen wir die vier anderen Dinge ruhig essen, denn das fünfte ist etwas Schlimmes.« So aßen sie. Danach ward gehandelt, wie viel der Müller für die fünfte Wahrsagung geben sollte, bis sie um 300 Taler einig wurden. Da drückte das Börle dem Raben noch einmal an den Kopf, dass er laut quakte. Fragte der Müller, »Was hat er gesagt?« Antwortete das Börle, »Er hat gesagt, draußen im Schrank, auf dem Hausern, da steckte der Teufel.« Sprach der Müller, »Der Teufel muss hinaus!« und sperrte die Haustür auf, die Frau aber musste den Schlüssel hergeben, und Börle schloss den Schrank auf. Da lief der Pfaff, was er konnte, hinaus, und der Müller sprach, »Ich hab den schwarzen Kerl mit meinen Augen gesehen, es war richtig.« Börle aber machte sich am anderen Morgen in der Dämmerung mit den 300 Talern aus dem Staub. Daheim tat sich das Börle allgemach auf, baute ein hübsches Haus, und die Bauern sprachen, »Oh, das Börle ist gewiss gewesen, wo der goldene Schnee fällt und man das Geld mit Scheffeln heimträgt.« Da ward Börle vor dem Schultheiß gefordert, er sollte sagen, woher sein Reichtum käme. Antwortete es, »Ich habe mein Kuhfell in der Stadt für 300 Taler verkauft.« Als die Bauern das hörten, wollten sie auch den großen Vorteil genießen, liefen heim, schlugen all ihre Kühe tot und zogen die Felle ab, um sie in der Stadt mit dem großen Gewinn zu verkaufen. Der Schultheiß sprach, »Meine Magd muss aber vorangehen.« Als diese zum Kaufmann in die Stadt kam, gab er ihr nicht mehr als 3 Taler für ein Fell, und als sie übrig kam, gab er ihr nicht einmal so viel und sprach, »Was soll ich mit all den Häuten anfangen?« Nun ärgerten sich die Bauern, dass sie vom Börle hinters Licht geführt waren, wollten Rache an ihm nehmen und verklagten es wegen des Betrugs bei dem Schultheiß. Das unschuldige Börle ward einstimmig zum Tod verurteilt und sollte in einem durchlöcherten Fass ins Wasser gerollt werden. Börle ward hinausgeführt und ein Geistlicher gebracht, der ihm eine Seelenmesse lesen sollte. Die anderen mussten sich alle entfernen. Und wie das Börle den Geistlichen anblickte, so erkannte es den Pfaffen, der bei der Frau Müllerin gewesen war. Sprach es zu ihm, »Ich hab euch aus dem Schrank befreit, befreit mich aus dem Fass.« Nun trieb gerade der Schäfer mit einer Herde Schafe daher, von dem das Börle wusste, dass er längst gerne Schultheiß geworden wäre. Da schrie er aus allen Kräften, »Nein, ich tu's nicht, und wenn die ganze Welt haben wollte, nein, ich tu's nicht.« Der Schäfer, der das hörte, kam herbei und fragte, »Was hast du vor? Was willst du tun?« Börle sprach, Ah, da wollen sie mich zum Schultheiß machen, wenn ich mich in das Fass setze, aber ich tu's nicht. Der Schäfer sagte, oh, wenn's weiter nichts ist, um Schultheiß zu werden, wollte ich mich gleich in das Fass setzen. Börle sprach, willst du dich hineinsetzen, so wirst du auch Schultheiß. Der Schäfer war es zufrieden, setzte sich hinein und das Börle schlug den Deckel drauf. Dann nahm es die Herde des Schäfers für sich und trieb sie fort. Der Pfaff aber ging zur Gemeinde und sagte, die Seelenmesse wäre gelesen. Da kamen sie und rollten das Fass nach dem Wasser hin. Als das Fass zu rollen anfing, rief der Schäfer, »Ich will ja gern Schultheiß werden!« Sie glaubten nicht anders, als das Börle schrie so und sprachen, »Ja, das meinen wir auch, aber erst sollst du dich da unten umsehen.« Und rollten das Fass ins Wasser hinein. Darauf gingen die Bauern heim, und wie sie ins Dorf kamen, so kam auch das Börle daher, trieb eine Herde Schafe ruhig ein und war ganz zufrieden. Da erstaunten die Bauern und sprachen, »Börle, wo kommst du her? Kommst du aus dem Wasser?« »Freilich«, antwortete das Börle, »ich bin versunken, tief, tief, bis ich endlich auf den Grund kam. Ich stieß dem Fass den Boden aus und kroch hervor. Da waren schöne Wiesen, auf denen viele Lämmer weideten. Davon brachte ich mir die Herde mit.« Sprachen die Bauern, »Sind noch mehr da?« »Oh ja«, sagte das Börle, »mehr als ihr brauchen könnt.« Da verabredeten sich die Bauern, dass sie sich auch Schafe holen wollten, jeder eine Herde. Der Schultheiß aber sagte, »Ich komme zuerst.« Nun gingen sie zusammen zum Wasser. Da standen gerade am blauen Himmel kleine Flockwolken, die man Lämmerchen nennt. Die spiegelten sich im Wasser ab. Da riefen die Bauern, »Wir sehen schon die Schafe unten auf dem Grund.« Der Schulz drängte sich hervor und sagte, »Nun will ich zuerst hinunter und mich umsehen. Wenn's gut ist, will ich euch rufen.« Da sprang er hinein. Plump klang es im Wasser. Sie meinten nicht anders, als er riefe ihnen zu, »Kommt!« Und der ganze Haufen stürzte in einer Hast hinter ihm drein. Da war das Dorf ausgestorben und Börle als der einzige Erbe war ein reicher Mann.